Lektion 8, Übung L, B. Wir möchten das Gerät spätestens um 5. Wir möchten das Gerät spätestens um 5. Sie müssen über die Brücke gehen. Sie müssen über die Brücke gehen. Sören Bläser löst das Problem im Büro. Sören Bläser löst das Problem im Büro. Nach Köln, nach Zürich und nach Brüssel. Nach Köln, nach Zürich und nach Brüssel. Ich hätte gern Gemüse, Äpfel und Käse. Ich hätte gern Gemüse, Äpfel und Käse. Danke.